He knows how to take care of his own. Der Herr ist gut und er weiß, wie er auf seine Kinder Acht gibt. Amen. He knows how to take care of his own. Er weiß, wie er auf seine Kinder Acht gibt. Praise the Lord. Halleluja. It's so good to have him. Es ist gut, ihn zu haben. So good to have him. Es ist gut, ihn zu haben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Quickly go to 2 Peter 2, verse 9. 2. Petrus 2, Vers 9. Maybe we are going to read it from verse 5 to 9. Amen. 2 Peter 2, from verse 5. 5-9. He said, and he spared not the old world, but saved Noah. Are we there, please? No. The eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Und wenn er die alten Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den verkündigt der Gerechtigkeit als, Moment, doch, als Achter bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. The old world, it only 8 people were saved. In der alten Welt wurden nur 8 Leute gerettet. I don't know how many people were in the world. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf Erden waren. Said only 8. Nur 8 Leute haben es geschafft. The old world. And I'm sure there are many, there are many. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute auf der Welt gab. Amen. Remember that of evil Sodom and Gomorrah. How many were saved? Erinnert euch an Sodom und Gomorra, wie viele Leute wurden gerettet? That you go to church does not make you saved. Dass du zur Kirche gehst, heißt nicht, dass du errettet bist. That you call Jesus everywhere does not even make you dass saved. Du Jesus sagst, heißt nicht, dass du errettet bist. Amen. Amen. Then he said in verse 6, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly and deliver just lot. Verse with the 50 conversation of the wicked. You know that it was Lot's choice to choose good Sodom and Gomorrah. Ihr wisst, es war Lot's Entscheidung, nach Sodom und Gomorra zu gehen. Lord chose Sodom and Gomorrah. Lot hat sich für Sodom und Gomorra entschieden. Amen. Allow him to choose for you. Lass zu, dass er für dich entscheidet. This is telling us a lot of things. Mm-hmm. Allow him to choose for you. Lass zu, dass er für dich entscheidet. Amen. Amen. For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, see what he sees, what he hears. Was er sieht und was er hört. Amen. Verse is righteous soul. From day to day, with their unlawful deeds. You see it. It's everywhere today. There's no example of Christ. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören müsste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. No example of Christ. Kein Beispiel von your Christus place auf of dieser Welt. When you listen to what they are saying, this, you know, it's like Lot in Sodom and Gomorrah. Von unserem Arbeitsplatz, wenn wir uns anhören, was unsere Kollegen sagen und erzählen, es ist so wie Lot, der in Sodom ist und der sich das all dieses Böse und Schandhafte anhören muss und ergehen lassen muss. Listen to their discussion. Hör dir ihre Gespräche an. Listen to what they are saying. Worüber sie sprechen, wie sie über Dinge richten und das ist nicht anders als Sodom und Gomorra. Amen. Amen. Then verse 9, the Lord knoweth how to deliver the ungodly out of temptation and to reserve the unjust unto the day of judgment. To be punished. Praise the Lord. Amen. He know how to deliver his own. Er weiß, wie er seine Kinder errettet. Those that choose it. Die sich für ihn entscheiden. Amen. Mm-hmm. Today we will continue with our message, which is the angels. Heute geht's weiter mit dem Thema über die Engel. Somebody phoned me from Nigeria said she still want the message very well. Jemand, der einer der Leute, die aus Nigeria immer live zuhören, hat auch nochmal darum gebeten, weiter noch mehr über diese Botschaft zu hören. She said there are lots in Nigeria that believe so much in angels and they worship angels. Weil es viele Leute dort drüben gibt, die Engel anbeten. They call upon angels all the time. Sie rufen Engel an. Amen. Praise the Lord. Halleluja. What are the nature of angels? Was ist die Natur der Engel? Amen. Before we start with angel, please, today is our Thanksgiving day. Heute ist unser Danksagungstag. It's a day of a reminder heute that the Lord wir uns daran, is so good dass der Herr for us. Gut ist. Amen. He's so good to us. Ist gut zu uns. Amen. He's so wonderful. He's a wonderful Father. Ist ein wundervoller Vater. And we have to learn to always say thank you. Wir sollten lernen, uns ständig bei ihm zu bedanken. In Benin, we say Osawesi. Amen. Amen. What do you say? How do you say it in Congo? Matondo. Matondo Minio. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Go to 2 Peter 1. 2. Petrus 1. He wants us to be thanking him. Er möchte, dass wir ihm danken. In anywhere you find yourself. Egal, wo du bist. In whatever you are doing. Egal, was du tust. Whatever is being thrown at you. Egal, was auf dich geworfen wird. By people, by Satan or whatever it is. Von Menschen oder vom Teufel. Can just say thank you, Daddy. Wir sollen uns bei ihm bedanken. He knows how to take care of you. Er weiß, wie er auf uns Acht gibt. 2 Peter 1. 2. Petrus 1. Vers 11 und 12. 11 und 12. He said, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly unto the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. You see, his kingdom. Sein Königreich. He said, his kingdom. Sein Reich. Not the kingdom of this world. Nicht das Reich dieser Welt. Two kingdoms on earth. Zwei Königreiche gibt es the auf kingdom Erden. Of the natural world. Das Königreich der natürlichen and the Welt of Christ. Und das Königreich von Christus. The kingdom of the natural world belong to Satan. Das Königreich der natürlichen Welt gehört dem Teufel. Christ have his own kingdom. Christus hat sein eigenes Königreich. A kingdom is not a religion. Ein Königreich ist keine a Religion. Kingdom is a country. Ein Königreich ist ein Land. A kingdom is a government. Eine Regierung. A kingdom is where you have a king. Dort haben wir einen König. Amen. Amen. And you have the royal family. Wir haben die königliche Familie. There is no kingdom without a king. Es gibt kein Königreich ohne somebody einen König. Getting it. Mm-hmm. And without the royal family. Mm-hmm. Amen. Amen. Then in verse 12, say, wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance. Mm-hmm. He wants us to remember always. Er möchte, dass wir uns ständig erinnern. That's what today is for us. Amen. Geht es für uns just heute. A reminder. Uns einfach zu erinnern. To always remember to say thank you, Daddy. Immer wieder Danke zu sagen, Vater. No matter what you are passing through. Egal, was wir durchmachen. No matter what is going on in your life. Egal, was in unserem Leben vorgeht. If you like it or not, just say thank you. Learn to say thank you. Dass wir lernen, uns bei ihm zu bedanken. Amen. Amen. He said, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them. Though you know them, but it is good to remember you, to remind you. Auch wenn ihr das kennt, ist es gut, euch daran euch zu erinnern. You know that it is good to say thank you to Christ. Es ist, ihr wisst, dass es gut ist, sich beim Herrn zu bedanken. And it is, you know, we are to remind ourselves. Wir sollten uns daran erinnern, to gegenseitig, learn to say thank you, uns immer beim Herrn zu bedanken. And be established in the present truth. What he called truth. Und to be established gegründet in Christ. Zu sein in Wahrheit, gegründet Amen. Zu sein in Christus. We want us to be Christ is the way, the truth and the life. Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben. So we are to be established in Christ. Wir sollen gegründet sein in Christus. To be established in the truth means gegründet sein in der Wahrheit. In Christ. Heißt gegründet in Christus zu sein. Amen. Amen. To love what he loves and hate what you hate, what he hates. Das zu lieben, was er liebt, und das zu hassen, was to er hasst. To desire what he desires for you. Sich das zu wünschen, was er sich für uns to wünscht. To accept whatever he says about you. Das zu akzeptieren, was er über uns sagt. You know, sometimes he will say things about you that you will not even like to say to people. Manchmal sagt er Dinge zu uns und wir wollen sie nicht weitergeben. But we have to learn to be like Even Moses. Wir sollten lernen, so wie Moses zu sein. In Number 12. Go to Number 12. Amen. Amen. Number 12. 4. Mose 12. Amen. Amen. You know, yeah. To submit to Christ, sich Christus hinzugeben, allow the flesh to go. Da musst du das Fleisch loslassen. Amen. Mm-hmm. He told me that you are to be grateful that I am your mother. Und er hat mir auch gesagt, dass wir dass ich dankbar sein soll, dass ich eure Mutter bin. He said you are to be very grateful. Wir sollen dankbar dafür sein. He said if I don't follow him, weil hätte ich Christus nicht, if I don't know him, hätte ich mich für ihn nicht entschieden, if I don't have him, hätte ich ihn nicht gehabt, I cannot give him to you. Kann ich ihn, hätte ich ihn nicht weitergeben können. I am going to give you what I have. Weil ich werde nur das weitergeben können, was ich habe. That you should be grateful that I submit to him. Dass ich als eure Mutter mich ihm hingegeben habe. You know, in natural people will not want to even say this out. Im Natürlichen wollen Leute sowas nicht sagen. Who is she? Wer ist sie denn? Is she so, she's proud of herself. Ist sie stolz auf no, sich? We are proud of Jesus. Aber wir sind stolz auf Christus. Amen. Amen. Amen. If you look at 1 to 3. 1 bis 3. Number 12. 4. Mose 12, 1 bis 3. He said, and Miriam and Aaron speak against Moses because of the Ethiopian woman. You see there. Miriam aber und Aaron reden gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Moses married a black woman. Mose hat eine schwarze Frau geheiratet. And the brother, well, they were not pleased about it. Und seine Familie war dagegen. Amen. Can you see racism? It's already there. Rassismus ist schon hier da. Years ago. Vor Jahren. And God was not pleased. Und es hat Gott nicht gefallen. This, you know, he, everything had this physical part and this spiritual part. Alles hat seinen geistlichen Part und seinen physischen Part. Amen. Mm. Yeah, you know, he said because of the Ethiopian woman. Wegen der kuschitischen Frau. Whom he had married. Die er geheiratet hat. For he had married an Ethiopian woman. Is somebody getting it? Mm. He did not marry from their own side. Er hat nicht von seiner eigenen. Amen. Nation geheiratet. You know, we Benis, you know, we love to marry the Benis. Very strong. Der has been very strong. Benin-Stamm beispielsweise, die Leute wollen immer, dass man auch in Benin dann auch heiratet, also auch Leute heiratet, die vom gleichen Stamm sind. To marry somebody that is outside is like you are lost. Und wenn du jemanden heiratest aus einem anderen Stamm, sieht man dich als verloren an. And we don't love it at all. Und wir können das gar nicht akzeptieren. We hate it. Wir hassen das. Especially there are some that we just look at. We said they are aborted. You don't marry them at all. Und besonders wenn es bestimmte andere Stämme gibt, weil diese Stämme vielleicht, es heißt, diese Stämme sind verflucht oder diese Stämme haben besondere Probleme immer, die sie mit sich tragen und. Because you know, it's like when people come to Europe, parents always say, I don't want any Igbo woman or man. Zum Beispiel, wenn Leute nach Europa kommen, sagen viele Familien Mitglieder, dass die nicht wollen, dass deren Kinder europäische Frauen oder Männer heiraten. Because they are after tradition of man. Weil sie hinter der Tradition der Menschen her sind. Amen. Amen. They are after the culture and the tradition. Ihnen geht es um Kultur und Tradition. They are not going to understand us. Weil sie denken, ja, die werden uns nicht verstehen. Amen. They are somebody, they have their own tradition. Sie haben ihre eigene Tradition. Of, like once it comes to Christ, there's nothing Christus like that. Geht, gibt es das nicht. Das Amen. Ist, das, there is no longer color, there is no longer age, there is no longer, there are no height, no, no, you know what, nothing, except Christ. Nicht um diese physischen Merkmale und Sachen, sondern da geht es nur um somebody Christus. Somebody gets in it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And it's so sweet to understand Christ. Und das ist so schön, Jesus Christus zu verstehen. That you are not the one that choose dass nicht for du your children, für deine Christ Kinder entscheidest, sondern dass Christus für sie entscheidet. Is somebody getting it? In the natural world, parents, especially in Africa, parents choose in Afrika a lot. Entscheiden Eltern viel. Amen. They choose a lot. Sie entscheiden viel. They say who to marry. Sie sagen dir, wenn du zwei heiraten no, musst. No is no. Wenn sie nein sagen, ist es ein nein. You don't go out of it. Da kannst du dir it nicht rausreden. To go out of it. Es ist verboten, gegen diese Meinung der Eltern sich zu stellen. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God that we are no longer of the world. Wir danken Gott, dass wir nicht mehr von der Welt sind. We are now of Christ. Dass wir jetzt zu Christus Amen. Gehören. Amen. Praise Jesus. Yeah, we see the blood of Christ. Da sehen wir das Blut von Jesus, mehr als alle anderen Farben. Amen. Yeah, we see the blood of Christ. Wir sehen das Blut von Jesus more Christus. Than any tribe. Mehr als irgendein Stamm. Amen. Amen. Yeah, we see the blood of Christ. Das Blut von Christus more sehen. Than any age. Mehr als irgendein Alter. Or whatever people see. Und was immer Leute sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. And here I also have the spiritual part. Und hier gibt es auch den geistlichen Teil, Amen. Den wir gelesen haben. Amen. Amen. Then in verse 2. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses, had he not spoken also by us? And the Lord heard it. Whatever you say to me, he hears it. Was immer ihr zu mir sagt, er hört es. Whatever, if I'm not there, auch wenn ich nicht da bin, er hört es. Amen. Amen. You know, whatever you say to one another, was immer ihr übereinander sagt, you talk about one another, was ihr hinter dem Rücken der anderen sagt, er hört es. Ja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, they're not questioning what he's doing. Sie stellen jetzt in Frage, was if the Lord is speaking through him, what about us? Wenn der Herr durch Mose spricht, was ist damit uns? Listen to Christ. Deswegen solltet ihr mich nicht in Frage stellen. Ich höre Christus zu. Amen. Amen. My prayer is always to hear his voice alone. Mein Gebet ist es immer, seine Stimme allein zu hören. And I'm not always ready to take correction from him. Ich bin bereit, verbessert zu werden in ihm. I'm not the type that after saying this, I'm ashamed to say it's wrong. Weil ich bin kein Mensch, der nachdem er was Falsches gesagt hat, sich schämt, zuzugeben, dass es falsch war und sich zu verbessern. You know, if I say something is wrong, I will come here and say I'm sorry. Wenn ich etwas falsch gesagt habe, komme ich hier hin und sage, es tut mir leid, but ich habe es falsch erklärt oder gepredigt. Hier ist die richtige Antwort. Under law, you'll be ashamed. Aber im Gesetz schämst du dich, zuzugeben, dass du einen Fehler gemacht hast. Under law, pastor will never say they are wrong. Im Gesetz würde ein Pastor niemals sagen, dass er falsch liegt. Is somebody getting it? Mm-hmm. Under grace, you know, you must be wrong. You should be happy to say, Daddy, thank you for the correction. Praise the Lord, dass ich falsch liege und nicht Jesus. Amen. Danke für die Verbesserung. That I'm wrong, not you. Yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 2 again. And they said, had he at the last indeed spoken only by Moses? Had he not spoken also by us? Amen. Amen. I know some of people said it in this church. Ich weiß auch, dass viele das schon in dieser Gemeinde auch gesagt haben. Is the only one that knows the truth. Ist sie die Einzige, die die Wahrheit kennt? You better be careful. Aber wir sollten uns in Acht nehmen. How you speak to God's children. Wie wir über Kinder Gottes sprechen. How you speak about them. Wie wir über sie reden. He hear your voice. Er hört unsere Stimme. He hear what you say. Er hört, was wir sagen. Amen. Amen. I'm not here without him. Ich bin nicht hier ohne ihn. Amen. Amen. I'm not here on my own. Ich stehe hier nicht alleine. I'm here because he put me here. Ich stehe hier, weil er mich hier hingesetzt Amen. Hat. I will not in the flesh. I will not even want to be here. Im Fleisch würde ich gar nicht hier sein I wollen. I will in the flesh. I want to kick everybody out. Im Fleisch will ich alle Leute verscheuchen. Praise the Lord. Halleluja. We thank our Father that we are never in the flesh. Deswegen danken wir dem Herrn, dass wir nicht im Fleisch sind. Be in the flesh. Amen. Amen. Und nicht ins Fleisch gehen werden. And the Lord heard it. Verse 3. 3. Now the man Moses was very meek. You know, here is very interesting. Das ist interessant. He said Moses was very meek. Mose war sehr sanftmütig. Above all the men which were upon the face of the earth. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Amen. Mm-hmm. And the greater part of it is that Moses is the one that wrote it. Und Moses ist derjenige, der das geschrieben hat. This very place. Diese Stelle. He wrote it. Er hat das geschrieben. You know, for him to be able to say it. Dass er in der Lage ist, das zu sagen, bedeutet viel. It means you submit to God. Das heißt, dass man sich Gott vollkommen hingegeben hat. The natural will not even want to write that. Das Fleisch würde sowas niemals schreiben wollen. You know, I don't want that. I have to bring myself. Ich kann auch sowas nicht schreiben. Amen. Und ich denke, die Leute noch, dass ich mir irgendwas einbilde. So also he told me that you have to be grateful. That I am your mother. Und genau so hat er mir gesagt, dass wir dankbar sein sollen, dass ich eure Mutter bin. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Because if I follow evil way. Weil wenn ich den bösen Weg nehmen and würde, the evil way is what I'm going to give to würde ich den people. Bösen Weg exactly. auch Leuten weitergeben. Amen. Amen. If I don't know Christ, wenn ich Christus nicht kennen what würde, I know is what was I'm ich going weiß, to give. Würde ich weitergeben. Amen. Amen. That is so pleased that I just know him. Den Herrn gefällt, and I continue to know him. Ich ihn weiterhin kenne. Amen. Amen. I'm not just keeping it to myself. I'm giving behalte, it out. Sondern es weitergeben. I never hide anything. Ich verstecke es nicht. Amen. Amen. I never say, no, I want to know that they don't want them not to let them know things. And I have, let me hide some certain part of it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Number one, the angels... They are creatures. Die Engel sind Geschöpfe. We have studied this some time ago, last week or so. Amen. Mm-hmm. They are creatures. We mentioned that is one of the reasons we are not to worship them. Und wir haben gesagt, dass das der Grund ist, weshalb wir sie nicht anbeten. Amen. Mm-hmm. You never worship what God created. Wir beten nicht an das an, was Gott erschaffen hat. God does not depend on anything. Gott verlässt sich auf nichts. The angels depend on God. Aber Engel verlassen sich auf Gott. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then number two, no sex among them, among the angels. Vervielfältigen sich auch nicht durch Geschlechtsverkehr. There is no male, there is no female. Es gibt keine weiblichen Engel und männlichen Engel. Amen. Amen. They are spirit beings. Sind geistliche Wesen. Amen. Amen. And that's why they cannot have children. Deswegen können sie keine Kinder haben. Somebody getting it? Mm. We're going to it a little bit later. Amen. Amen. Number three. They are immortal. Sie sind unsterblich. It means they never die. Sie können nicht sterben. That is, they are not subject to die. Sie können nicht sterben. Sie sind nicht Praise the Lord. Hallelujah. You know that song, Immortal God, Invisible God. you know, Immortal God. Immortal God means God that can never die. Ein unsterblicher Gott. Amen. Amen. Angels cannot die. Engel können nicht sterben. Because they are immortal. Weil sie unsterblich sind. Amen. Amen. Men are not immortal. Aber Menschen sind nicht unsterblich. Amen. Amen. Jesus uses immortal angels to explain the resurrection of the saint. Let's quickly go to Luke 20. Jesus hat die unsterblichen Engel benutzt, um die Auferstehung der Heiligen zu beschreiben. Luke 20, from verse 36. Lukas 20. Let us start from, let me see where we have to start from here. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some people we are talking about marriage here. Einige Leute haben hier über die Ehe gesprochen. Amen. And Jesus was not telling us about how we are going to be. And he compared us to angels. Und er hat uns erklärt, wie wir sein werden, hat uns mit Engeln verglichen. If you read it, you can see the story that they said somebody married and the wife, the man died, then he now married another one, he married the brother, after marrying, at the end, when in a resurrection, who is going to be this woman's husband? ging darum, dass eine Frau einen Mann geheiratet hat und dieser Mann hatte, ich sage jetzt einfach mal, 5 Brüder. Und ihr Ehemann ist dann gestorben und nach dem israelitischen Gesetz muss dann diese Frau den nächsten Bruder heiraten. Und dann ist der nächste Bruder auch gestorben. Und hat sie den nächsten Bruder geheiratet, immer so weiter. Und alle 5 sind sozusagen gestorben. Und die Leute haben gefragt, okay, in der Auferstehung, wer ist dann von diesen 5 Leuten ihr Ehemann? Can you see the question? They will ask us those such questions. Also welche Fragen wird man auch hier stellen? They ask questions that, you know, even when you even give them answer, they cannot even get it. Und selbst wenn du ihnen eine Antwort gibst, werden sie es vielleicht immer noch nicht verstehen. Verse 32, from verse 32, it says, last of all, the woman died also. Then verse 33, therefore, in the resurrection, whose wife of them is she? For 7 had her to wife. Amen. Zuletzt aber, nach allen, starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Amen. Verse 34. And Jesus answering said unto them, the children of this world marry, and are given in marriage. They married and they are given in marriage. Sie heiraten und lassen sich heiraten. But they which shall be accounted worthy to obtain that word and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Neither can they die anymore. You see it? For they are equal unto the angels and are the children of God, being the children of the resurrection. Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Praise the Lord. Look at, let's first quickly continue, because there's something that we have to see here also. He said, now that the dead are raised, even Moses showed at the bush, when he called the Lord, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob, for he is not a God of the dead, but of the living. Amen. For all live unto him. Amen. Verse 39. Then certain of the scribes answering said, Master, thou hast well said, and after that they durst not ask him any question at all. Verse 41. And he said unto them, how say they that Christ is David's son? We are not to be confused with the spiritual and the physical. Wir sollten das Physische und das Geistliche nicht miteinander verwechseln. We just read that of number 12. I said there is the spiritual part of it and there is the physical part of it. Wir haben gerade 4. Mose gelesen mit der äthiopischen Frau und ich habe eben gesagt, dass es einen geistlichen Teil gibt und einen physischen Teil gibt. And here also, here Jesus is talking about the spiritual part of things and the physical part. Und hier spricht Jesus auch über das physische und das geistliche. One thing having two eine parts. Sache, die zwei. Are you getting it? And David himself said in the book of Psalm, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, till I make your enemy your footstool. David therefore called him Lord. How is he then his son? Are you getting it? In the natural, Jesus is the son of David. Im Natürlichen ist Jesus der Sohn Davids. In the spiritual, aber im Geistlichen, Jesus is the God of David. Ist Jesus der Gott von David. Are you getting something here? Then in the audience of all the people, he said unto his disciples, beware of the scribes which desire to walk in long robes and long greetings in the market, and the higher seats in the synagogue, and in the chief rooms at feasts. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He uses the immortal angels to explain resurrection of the saint. Amen. Er benutzt die sterblichen Engel, um die die Auferstehung der Heiligen zu erklären. He also said you will no longer die. Er sagt, ihr werdet nicht mehr sterben. He said you will be like the angels. Ihr werdet die Engel sein. It means you will be immortal. Das heißt, du wirst in the second life. Unsterblich sein. Amen. Amen. No death anymore. Kein Tod mehr. Remove forever. Für immer weg. So also if you're in hell, no death anymore. Remove forever. Deswegen, wenn du auch in der Hölle bist, ist da auch kein Tod mehr. Praise the Lord. Halleluja. So also in Matthew 22 verse 31, the same thing is there. Amen. Amen. In Revelation, when Lucifer and the angels were kicked out, God couldn't kill them. You know, I was having problem with this for years. That if God is so great, why did he not just kill Satan and let people rest? Ich hatte jahrelang ein Problem zu verstehen, weshalb Gott den Teufel nicht einfach getötet hat, damit wir einfach alle hier auf der Erde Ruhe haben vor ihm. You know, in Revelation, the book of Revelation, when Lucifer and the angels were kicked out, God couldn't kill them because he did not create spirits to die. In Offenbarung lesen wir, dass als der Engel Lucifer und seine Engel aus dem Himmel verbannt wurden, dass er sie nicht töten konnte, weil er Geister unsterblich gemacht hat. You know, for years I thought of it that, you know, everybody always says Satan did this, Satan did that. Dear God, why don't you just take this Satan away? Und ich habe mich gefragt, weshalb hat er den Teufel nicht einfach weggenommen, damit die Leute endlich in Frieden leben können. He did not create Satan, the spirit to die. Aber der Geist ist unsterblich erschaffen von Gott. Spirit cannot die. Geister können nicht sterben. Because of his faithfulness, he cannot kill Satan. Wegen seiner Treue kann er den Teufel nicht töten. Is somebody getting it? He can kill anything, but he keeps to his word. Aber er hält sein Wort. Amen. He's a holy God. Er ist ein heiliger Gott. He's a faithful God. Er ist ein treuer Gott. Amen. Amen. Whatever once he speaks, he keeps to it. Wenn er spricht, dann bleibt er dabei. He never says something. Er sagt nicht etwas und sagt etwas anderes. Praise the Lord. Halleluja. We believe Satan do this, Satan do that. Wir glauben, dass der Teufel viele Sachen verursacht. You know, then nobody could even answer, give me the answer. Und damals konnte mir niemand die Antwort geben, weil ich habe das Leute oft gefragt. I have asked in the church. Ich habe sogar in einer Gemeinde why don't God just take away Satan so that people will rest? Wieso kann der Teufel nicht einfach beat him and kill him? Aus dieser Welt weggetragen werden, damit er einfach verschwindet? And oh, is Satan stronger than him? Oder ist der Teufel stärker als Gott? I thought of it a lot. Ich habe darüber nachgedacht. Ever thought of it. Amen? Amen. Because he used people to do evil things. Weil der Teufel nutzt Leute, um Böses zu tun auf Erden. Praise the Lord. Halleluja. I could not get the answer then. Ich konnte die Antwort damals nicht verstehen, aber heute kenne ich die Antwort. Satan and demons are Satan, going to live forever. Dämonen, sie werden für immer leben. Satan and demons are going to live forever. Sie werden für immer leben. Because God is holy. Weil Gott heilig ist. Man want him to be unholy. Aber der Mensch will, dass er unheilig ist. I wanted him to violate his word. Ich wollte, dass er sein Wort missachtet. I don't want to kill him. Wieso tötest du ihn Amen. Nicht? He is holy. Er ist heilig. And he keeps to his word. Und er hält sein Wort. Praise the Lord. Halleluja. Number two, because God is faithful. Weil Gott treu ist. Man, you know, A man wants him to be unfaithful. Aber der Mensch will, dass er untreu wird. Take Satan, kill Satan, so that everything. No, he is a faithful God. Er ist ein treuer Gott. And that's why we can trust him today. Deswegen können wir ihm heute auch vertrauen. And that's why once he says he loves us, we got to believe he really loves us. Wenn er sagt, ich liebe euch, dann glaubt das. Once he says he paid the price for your sin, you have to also believe it. Wenn er sagt, ich habe die Bezahlung deiner Sünde, ich habe die Sünde bezahlt, die du getan hast, dann glaube das. Wenn er sagt, ich bin dein Versorger, dann glaube, dass er dein Versorger ist. Was er sagt, sollen wir glauben, weil er sein Wort hält. He never violated his own word. Er missachtet sein eigenes Wort nicht. He must fulfill his promise. Er muss seine Versprechen einhalten. He must keep to his word. Er muss sein Wort halten. His word is above his name. Sein Wort steht sogar über seinem Namen. He created everything by his word. Alles hat er durch sein Wort erschaffen. Somebody getting it? If he break his word, the whole world will collapse. Wenn er sein Wort brechen würde, würde die ganze Welt untergehen. Somebody getting it? Because he's holding everything with his word. Denn mit seinem Wort hält er alles. Hebräer 1. Praise the Lord. Halleluja. Hebrews 1. Verse 3. He said, who made the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sin, sat down on the right hand of the majesty on high. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Praise the Lord. Halleluja. If he break his word, wenn er sein Wort bricht, ist alles vorbei. Es gab ja auch die Mutter von den zwei Jüngern, die gefragt hat, ob ihre Söhne zu linken und zu rechten ob sie zu linken und zu rechten von Gott sitzen können. Und Jesus hat ja gesagt, dass es nicht sein Platz ist, diese Plätze, also links und rechts, zu verteilen. Und hier sehen wir, dass der Platz für Jesus Christus reserviert ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He cannot violate his word. Er kann sein Wort nicht missachten. He fulfill it. Er erfüllt es. His yes is yes. Sein Ja ist Ja. No is no. Und sein Nein, Nein. That's why Satan says yes, Jesus says no. Wenn der Satan Ja the sagt, no of Jesus sagt Jesus Nein. Is the und das Nein von Jesus, das wahrhaftige Wort, wir uns festhalten. When Jesus says yes, nobody can say no. Praise the Lord. Halleluja. You know, with all this, you can trust him. Mit all diesem Wissen können wir dem Herrn vertrauen. If you know, if he is going to break his word, wenn er sein Wort bricht, he could have interfered when Satan was tempting Eve. Hätte er es brechen sollen, als der Teufel Eva versucht hat. Are you getting it? God knows everything. Gott weiß alles. He was there. Er war da. He could see the discussion between both of them. Er wusste, worüber sie geredet haben. He knows haben. That something was going to change. Er wusste, dass sich alles ändern wird. He knows that wird. The world was going to turn upside down. Er wusste, dass die Welt sich auf den Kopf stellen Amen. Wird danach. He knows that he's going to take his own son to come. Er wusste, dass es seinen eigenen Sohn brauchen wird, kosten wird, um alles wiederherzustellen. But he has said, aber dennoch hat er gesagt, let them have dominion. Sie sollen herrschen. And he exempted himself. Deswegen hat er sich da rausgenommen. He removed himself from this world. Hat sich rausgenommen. From the decision aus der take. Entscheidung der Menschen. Once you say it's over, until you say it's over, it's never over. Wenn du sagst, es ist vorbei, dann ist es vorbei. Amen. Gott wird dir diese Entscheidung nicht wegnehmen. He listened to you. Er hört dir zu. Amen. You know, Adam... Eve was being deceived. Eva wurde by that serpent. Wurde verführt, betrogen durch diese Schlange. Und Gott war da. Und Gott hat sich geweigert, sein Wort zu missachten. Das zeigt uns, dass sein Ja, Ja ist und sein Nein, Nein. Praise the Lord. That will help you to see that everything, that in everything concerning Jesus, they are true. Alles über Jesus wahrhaftig. That he never say one thing and do other. Er sagt nicht eine Sache und tut dann was anderes. He said he is your healer. He is your Heiler. Er ist dein Ein und Alles. Allow him to be everything. Lass zu, dass er dein Ein und Alles ist. Gib ihm Zeit. Amen. Time is not against you, it's for you. Zeit ist nicht gegen dich, sondern für dich. Amen. The time is not don't just argue about time. Zeit ist nicht dein Feind. Don't stop looking at your age. Schau nicht auf dein Alter. Don't looking at the time. The natural world time controlled it. Age controlled it. In Christ's world there's nothing like age, nothing like time. In Alter kontrolliert, aber in Christus stehen wir über Zeit. Praise the Lord. Hallelujah. Nothing like age and time. Nichts. What controlled it? What they see that is not there. Kontrolliert uns nicht. Das ist kein Maßstab. Praise the Lord. Hallelujah. And these are the reasons why he would not kill the spirit. Das ist einer der Gründe, weshalb er den Geist nicht tötet. And the reason why we can trust him. Und der Grund, weshalb wir ihm vertrauen trust können. His word, his promises. Seinem Versprechen trauen können. Amen. Amen. Let me quickly go tell you what is holiness. Lass mich kurz über Heiligkeit sprechen. For God to be holy and for us to be holy are two different things. Unsere Heiligkeit und seine Heiligkeit sind nicht gleich. Amen. Amen. God is holy means he is pure. Dass Gott heilig ist, bedeutet, dass er rein ist. The word holy means pure motive. Heilig bedeutet heiliges Motiv. Pure emotive. Ein reines Motiv. It means to be one with yourself. Dass du eins mit dir selbst bist. If you are God, you Wenn are to Gott be one bist, with yourself. Bist du eins in dir selbst. He keeps to his word. Er hält sein Wort. In Christ's world, to be holy means what you say and what you do are the same. In Christus Welt heißt Heiligkeit, dass das, was du sagst und was du tust, gleich ist. Amen. Ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know what Christ says, what he do also, they are one. He never was Christus says something sagt und tut, something ist eins. For us, we what we say and what we do is Christ. Aber für uns, uns ist das, was wir sagen und was wir tun, Christus. Amen. Amen. We don't say Christ and do the world. Wir sagen nicht Christus und tun die Welt. And we don't say the world and do Christ. Und wir tun auch nicht, wir sagen auch nicht die Christus und sagen die Welt. He said, as you have come to Jesus Christ, so also you walk in him. So wie wir zu Christus somebody gekommen sind, so wandeln wir auch in ihm. As you receive Jesus, so wie wir Jesus how do you receive? You receive him by believing him. Wir haben ihn empfangen durch Glauben. It's not by what you do. Und nicht durch das, was wir tun, weil wir den Armen helfen. Amen. Amen. How do you come to him? Wie kommen wir zu Christus? Go to Colossians. Colossians 2. Kolosser 2. Colossians 2. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. Closer to it says, as you six. Have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. How you receive him, that's how everything they are going to work for you. Wie ihr ihn akzeptiert habt, so werden die Dinge auch funktionieren hier auf Erden Amen. Für euch. Amen. How did you receive him? Wie hast du ihn empfangen? Believe him. Indem du geglaubt hast. How did you receive salvation? Kolosser 2, Vers 6. I did not fast and pray before I became saved. Ich habe nicht gefastet und gebetet. I don't know about you. Did you fast and pray? Ich habe nicht gefastet und tagelang gebetet, damit ich endlich ein Kind Gottes werde. Amen. I don't believe it. Ich habe geglaubt. And I receive it. Und habe ihn akzeptiert. Into my life. In meinem Amen. Leben. He is now my Lord and my Savior. Er ist mein Herr und mein Retter. He said, as you come to him, and that is how you continue with so him. So wie wir zu ihm kommen, so machen wir auch weiter. But that is not what you know religion today. Aber what Religion. They are doing. They come to him, they receive him. But for now, it's now about what they do for God. Sie sagen, okay, and not what God did for them. Komm ganz so, wie du bist und komm im Glauben zu Christus. Aber wenn du dann in Christus bist, erwarten sie Werke von dir. It's now you must be holy, you jetzt must not forget, you must not lie, jetzt you must not jesus, you must jetzt not do this, you must not do this. No, if you can't do that, aber wenn you don't need to come kann, to me. Weshalb bist du dann zu Christus gekommen? Are you somebody getting it? If you can't do that, you don't need to come to him. Du brauchst doch nicht zu Christus zu kommen. God never say one thing and do others. I do something else. Gott sagt nicht eine Sache und tut was anderes dann. So also, if we say Christ, we so have to do Christ. Wenn wir Jesus sagen, sollten wir auch Jesus tun. Amen. Amen. So also, what God call our holiness is what God call meekness. Und unsere Heiligkeit, what the Bible call meekness. Unsere Heiligkeit wird durch unsere Demut erklärt. Amen. Amen. To submit to Christ. Unsere That's Heiligkeit bedeutet, dass wir uns Jesus Christus ergeben. Our holiness is not that don't unsere lie, Heiligkeit don't ist nicht, weil wir nicht lügen oder nicht stehlen. Oder weil wir immer that you don't lie, you don't steal, does not mean you are safe. Oder dass wir immer unser Wort halten. Das ist nicht unsere Heiligkeit. That you don't fornicate does not mean you are safe. Weil du nicht Unzucht treibst, heißt das nicht, dass du ein Kind Gottes bist. You know Rahab? Is it not Rahab they call me? That woman. That woman, that was a prostitute. Rahab, die Prostituierte. Amen. Amen. You know that you don't lie, you don't steal, you don't commit all those sins. Does not mean you are ever saved. Dass du ein heiliges Leben führst und nicht stehlst und nicht raust und all die Sachen nicht machst, heißt nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Amen. Our holiness is total surrender to Christ. Unsere Heiligkeit basiert darauf, dass wir uns vollkommen we don't argue Jesus Christus with him. Hingeben. Wir diskutieren nicht mit Christus. We don't argue with him. Wir diskutieren nicht mit Christus. Amen. Amen. His yes, you accept his yes to be yes and his no to be no. Wir akzeptieren sein Ja und wir akzeptieren sein Nein. You know, to question Christ Christus in Frage zu is the beginning of your fall. Ist der Anfang deines Fallens. If you start questioning wenn du Christ, anfängst, then Christus you in know Frage that stellen, you are dann erkennst you are going du, dass du anfängst, langsam zu fallen. It's like Adam, so wie Adam und Eva. Eve. What how did you look at Satan? He said, did God, you know, he questioned what God said to them. Der Satan hat das in Frage gestellt, was Gott zu Adam und Eva gesagt hat. I don't know if somebody's getting it. He questioned it. Er hat eine Frage gestellt. Did God really say? Did God say that you should not do it? Dass du es nicht He's questioning what God said to them. Er stellt in Frage, was Gott ihnen versprochen hat. If you question Christ, wenn wir anfangen, Christus in Frage zu stellen, fallen wir. And Satan is going to win. Und der Teufel wird gewinnen. He never win until he bring doubt to you. Er kann erst gewinnen, wenn er anfängt, Zweifel in dein Leben zu bringen, die auf Fruchten. Amen. Mm. And before he destroys God's children, he always separates them from God's children. Bevor er Kinder Gottes zerstört, versucht er sie erstmal aufzuspalten. He will separate you from the truth. Er spaltet dich von der Wahrheit ab. And take you to lies. Und bringt dich zu Lügen. His holiness for us is to be milk. Unsere Heiligkeit ist, dass wir sanft sind. Like Peter said, we left all. Wie Petrus gesagt hat, wir haben alles zurückgelassen. I'm no longer there. Whatever you say is fine, Lord. Alle Brücken haben wir hinter uns verbrannt. Wir können nicht mehr zurück. Amen. Amen. It is no longer about me, but you. Es geht nicht mehr um mich, sondern um Christus. Again, Satan and demons are going to live forever. Satan und Dämonen werden auf ewig leben. Because God is faithful. Weil Gott treu ist. He is faithful. Er ist treu. To himself. Is somebody getting it? Er ist sich selbst treu. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why the creation of hell became necessary. Deswegen war es wichtig oder notwendig, die Hölle zu erschaffen. Because the spirits, so that is Satan and demons, they are not going to die. Weil der Satan und die Dämonen nicht sterben werden. God is not going to violate his own word. Und Gott sein eigenes Wort nicht missachten wird. So to create hell was not necessary for God. Deswegen musste Gott diese Hölle schaffen. Hell is a place where the spirit goes. Die Hölle ist der Ort für die Geister. And they are bound because they cannot die. Und sie sind dort gefangen, weil sie nicht sterben können. Amen. Mm. And he bind them. You know how to bind them. He chain them. He chain them before he put them there. Er kettet sie an, bevor er sie da reinlegt. Imagine how would that chain be? A broken chain. Aussehen. Maybe it's just his word. Und chain them with his word. Diese Ketten wird sein Wort sein. He just chain them with his own word. Mit seinem eigenen Wort kettet er sie. I'm not sure it's the natural chain. Okay, where fire can penetrate. Wo Feuer durchgehen kann. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. So the devil is going to live forever. Der Teufel wird für immer leben. Again, because he cannot die. Weil er nicht sterben kann. The Revelation 20. Let us go to Revelation 20. Offenbarung 20. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation 20. Offenbarung 20. Verse 1 to 3 and then verse 10. And I saw an angel come down from heaven. Offenbarung 20, 1 bis 3. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. Somebody get you something here. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. And he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years. Amen. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn 1,000 Jahre. And cast him into the bottomless pit. And shut him up, and set a seal upon him, that he should receive the nation. He should deceive the nation no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1,000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Vers 10. Vers 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beasts and the false prophets are. Remember, false prophets. Falschen Propheten. He said they are going to be there too. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And shall be tormented day and night forever and ever. Praise the Lord. Hallelujah. That is later. Amen. Aber das wird später passieren. Demons are going to live forever. Dämonen werden für immer leben. Because they can't die. Weil sie nicht sterben können. They are spirits. Sie sind Geister. It also means you are going to live forever. Das heißt aber auch, dass wir für immer leben werden. Human are going to live forever. Menschen werden auch für Every immer leben. Human. Jeder Mensch. Amen. Amen. Because you are spirits. Weil wir Geist sind. Are you getting it? But you are going to determine where your destination is going to Aber be. Du entscheidest, wo du für immer leben wirst. Amen. You are going to live forever, but you are going to choose where to live. Aber du wirst entscheiden, wo du genau für immer leben wirst. This is only two places. Es gibt nur zwei Orte. Not number three. Es gibt keinen dritten Ort. We will want number three because our friends, we know that they are going there. They wir are wollen going to hell. Einen dritten Ort, damit wir noch Hoffnung haben für Leute, die es nicht packen werden. Aber es gibt es nicht. Maybe the fire will not be too much for them. Wo das Feuer nicht so stark sein will wird. Not be too strong for them. Oder wo man Leute noch rausbeten kann. In Deuteronomy, you know, it says choose life or death. In 5. Mose steht, wir sollen uns entscheiden zwischen Leben oder Tod. Es gibt keinen dritten Teil. Who want to be the smallest sinner that goes to hell? Wer will der heiligste Sünder in der Hölle sein? Amen. Who want to be the smallest sinner that you are in hell? Wer will der heiligste Sünder in der Hölle sein? I did not do so many bad things, but you know, it means you are comparing yourself to others. Ich war zwar kein Hitler oder sowas, aber ich habe es halt einfach nicht in den Himmel geschafft. Aber damit fängst du an, dich zu vergleichen mit Menschen. He said, comparing yourself to others is not wise. Sich mit anderen zu vergleichen ist nicht weise. It's not Christ. Das ist nicht Christus. Amen. Amen. In Revelation 3:20 said I stand at the door. In Offenbarung 3:20 steht, dass der Herr an der Tür steht und klopft. If anyone hear my voice, wenn irgendjemand meine Stimme and hört open, und sie öffnet, I will come in, werde ich einkommen und leben und Wohnung mit ihm haben. Is either Christ is there entweder ist Christus or da oder nicht. He's not Christ is half there, Christ is not. Christus kann nicht zur Hälfte da wohnen. Half of Christ is there, half of Satan is there. Er kann nicht dort in einer Wohngemeinschaft mit dem Teufel leben. You know, we love this thing. Okay, it's not too big. It's not a very, very big sin. It's small sin. Wir lieben es, Sünde zu kategorisieren, damit es uns vielleicht besser geht. You know, I will cook food one day. I push it a little shit, so that you. I will just tell you, it's just a little shit. I will tell you, it's a little shit. You can just eat it. You will not eat it. There is nothing little in Satan's in satanic world. Ich werde irgendwann mal was für euch kochen und sagen, ich habe da ein bisschen Mist reingetan. Und wir wissen, wer das dann immer noch we ist. Keiner würde sagen, es ist nur ein bisschen, deswegen esse ich es trotzdem. It's just a drop of es ist nur, the water of shit. Es ist nur, you cannot even, it cannot pass through your throat. A drop of it. Wegen dieser, allein der Tatsache, dass du weißt, dass nur ein bisschen drin ist, du wirst es nicht essen können. Praise the Lord. Halleluja. Then we want to, you know, we want it to be okay, God, okay, you just allow a little shit. Deswegen versuchen wir zu sagen, okay, Gott lässt ein bisschen Sünde zu. You choose. Aber wir müssen uns entscheiden. Life Leben or death. Oder Tod. Yes, no, no, but da ist kein dritter Teil. And you cannot make it about it, so. Und er kann sein eigenes Wort nicht sprechen. Now put number three for your sake. Und eine dritte Option bieten, damit es uns besser geht damit. Amen. Amen. Some we also say they want to have fun now. Ein paar Leute sagen auch, dass sie jetzt sich amüsieren wollen. And when they die, they don't even know where they are. They are where anywhere they like they dump them. Und wenn sie sterben, werden sie es ja eh nicht merken. Deswegen ist es eigentlich egal, wo sie landen. They think it's just like a dream. Sie denken, es ist wie ein Traum. Where you are moving, you don't even know where you are going. Wo du dich. There you will know where you are. Wo du dich bewegst, und du weißt nicht mehr, wo du bist, aber dort. Nach dem Tod werden wir erkennen, wo wir sind. Wir werden ein Bewusstsein haben. Amen. Amen. Go and read Luke 16 again. Wenn wir Lukas 16 lesen. Amen. Go and read it. Amen. And see the rich man Lazarus. No, the rich man knew that he was in hell. Über Lazarus und den reichen Mann. Der reiche Mann wusste, dass er in der Hölle ist. Amen. Es war kein Koma-Zustand, bei dem man nichts merkt. You don't know anything. You don't just know anything. Yeah. There's nothing like that. You know, clean and clear. Du wirst ganz klar erkennen, wo du bist. And you'll be seeing heaven. That is the painful part of it. Und das Schmerzhaft ist, dass du those you dealt with on earth, to die in heaven. Die Leute, those you hate him, die du gehasst hast, you fought, and you won them. Die Leute, yeah, die du bekämpft hast. Just like, you know, the rich man. The rich man was very rich here. Der reiche Mann war sehr reich. He was not a beggar there. Er war kein Bettler. But he became a beggar there. Aber er wurde dann in der Hölle zum Bettler. He was not seeing Lazarus as the rich. Und er hat dann Lazarus als den reichen Mann gesehen. Beggar for life. Begging for life. Und er hat jetzt er hat nicht nur not just begging for food. Und er hat nicht wie Lazarus Brot oder ein paar Münzen gebettelt, sondern jetzt hat er sein Leben gebettelt. A beggar for life, not a beggar for some auf time. Ewig muss er jetzt betteln. Amen. Lazarus being a beggar was for a season. Lazarus war für eine praise the Lord. Kurze Zeit ein Bettler. Your suffering is for a season. Diese Amen. Dieser dieses Leid ist für eine kurze Zeit. Praise the Lord. It's just for a season. It's a matter of time. Eine Frage der Zeit. Amen. You know, He promised us a lot. Er hat uns viel versprochen. I know I want us to go here. Please, just join me to go here. I like this place very well. John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Look at His promise here. Schaut euch seine Versprechen an. If the votes are not working for you, go here. Wenn die Dinge hier nicht funktionieren, what you are expecting, they are not coming. Das, was du erwartest, come, nicht siehst. Just open here and look at it. Erinnere dich an die Versprechen des Herrn. From verse 1, John 14. Johannes 14, 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Amen. He never violated His own word. Er missachtet sein eigenes Wort nicht. He is holy. Er ist heilig. He is faithful. Er ist treu. He keeps to His promise. Er hält sein Versprechen. He never violated His own word. Er geht nicht gegen sein eigenes Wort. His word is greater than His name. Sein Wort ist größer als sein as Name. Great as His name is. Obwohl sein Name so groß ist. The Bible says, in Jesus' name all shall bow down. In Jesus' Namen wird sich jedes Knie beugen. Aber was dann mit dem Wort, was größer ist als sein Name? In my father's house are many mansions. Oh, Daddy. Look at his promise for you. Schau dir deine Versprechen an. Sorry, there's nothing here like Lazarus. You will just dance samba every day. Bisschen, selbst wenn hier nichts ist auf der Erde für dich, wirst du dich dennoch freuen können. Amen. If they are just like Lazarus. Selbst wenn wir wie Lazarus sind. It's some food that fall down from the table. Und Bettler sind. Amen. Amen. You will even rejoice. Du wirst dich dennoch freuen können. Amen. Amen. And the body full of problems. Und er war voll von körperlichen Problemen. Poor, full of er war nicht nur arm, sondern auch körperlich sicknesses and diseases. Belastet. Nichts hat funktioniert für ihn. Oh, Daddy. We are not like that today, but we are so sad. Uns geht es noch nicht mal complain halb so wie complain. Ihn, aber dennoch beschweren wir uns. Complain. So complain of is never enough. Amen. Halleluja. Ah. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. You know how many days it took him just 6 days to create everything here. Es hat 6 Tage gebraucht, bis er diese Welt erschaffen hat. And he has gone how many years now? Thousand years. And he says he's still preparing there for you. So lange ist er jetzt schon weg und er sagt, er bereitet diesen Ort immer noch für uns vor. Imagine where he prepared just the you know, here 6 days. And then I have been there, you know, for preparing the thousands of years. Imagine how the difference. Wenn er für einen Ort 6 Tage gebraucht hat und für den anderen mehrere Jahre, it's good to be with the Lord. Wie sieht dann dieser Ort aus? Let it be your goal to be with him. Lass dein Ziel sein, beim Herrn zu sein. Let his yes be yes and his no be no. Und dass sein Ja dein Ja ist und sein Nein dein Nein ist. To love what you love and das zu lieben, was er hat und das zu das zu lieben, was er liebt und das zu hassen, was er hasst. Amen. Pray to be full of him. Voll von ihm zu to sein. Be rooted in him. Verwurzelt zu sein in ihm. For you, for you it should be all about Christ alone. Die sollte es nur um Christus gehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And if I go and prepare a place for you, verse 3, I will come again. How many of you believe he's not a liar? Now he is a faithful God. Ist er ein treuer Gott? He said, I will come again. Er wird zurückkommen. That is taking time does not mean he's not coming. Nur weil es Zeit kostet, heißt nicht, dass er nicht zurückkommt. You know that of Noah. Noah beispielsweise. They thought he was no longer coming. Sie dachten, die Flut kommt nicht. They were saying Noah is a madman. Sie haben gedacht, Noah ist ein Verrückter. Ah, more than 100 years he has been saying it. This man 100 Jahren erzählt er das schon. Mein Opa hat mir auch schon erzählt, dass dieser Typ die ganze Zeit sagt, es wird regnen. My Opa is there. Well, this man. You der Mann redet schon die ganze Zeit darüber. Ich habe es nicht überlebt. Ah, only 8 we saved. Aber nur 8 wurden gerettet. 8. Thank you, Daddy. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. And where I am, there you may be also. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That alone should give you joy. Das allein sollte uns Freude geben. That is, you are with him forever. Für immer bei ihm sind. He is with you forever. Und ist für immer bei dir. Amen. Amen. Even when nothing is working. Auch wenn nichts funktioniert. At the end of the tunnel, you think there's light, and instead of light, there's darkness upon darkness. Das ist am Ende des Tunnels immer noch. Does it really matter? Aber es ist egal. Things are working or not? Does it really matter? Oder nicht, ist das wichtig? It did not work for Lazarus. Für Lazarus haben die Dinge nicht funktioniert. But today. Aber heute. Ah, Daddy, thank you. Amen. Ist er immer noch beim Herrn. And it was working for the rich man. Aber für den Reichmann haben die Dinge hier auf der Welt funktioniert. Amen. Yeah, I'm very sure the rich man was buried. Ich bin mir sicher, dass der Reichmann reich beerdigt wurde. He was announced in CNN and every news. You know how these rich people. Jeder Nachrichtensender hat darüber berichtet, dass er verstorben ist. Every newspaper carry. Überall konnte man sein Gesicht sehen. And the coffee that they used to carry. Und er, it was so expensive. Und der Sarg war wahrscheinlich richtig teuer. He even wear suit inside. Und er hat sicherlich einen Anzug angehabt. Dead man wearing suit. Amen. He will put gold on his body. Und vielleicht hat er auch sogar Ketten. I will, you know this, you know, to the well dressed. Und gut angezogen. And compare him to Lazarus. Und wir vergleichen ihn mit Lazarus. Amen. That nobody is there to even bury. Niemand ist da, ihn zu vergraben. Maybe dog will come and eat the body. Vielleicht essen Hunde seine Leiche. But that did not prevent him from making heaven. Aber das hat nicht davon abgehalten, dass er in den Himmel gegangen ist. If somebody gets it, amen. Praise the Lord. Amen. The world today, they think death is their problem. Die Welt denkt, dass der Tod das Problem der Menschen ist. Amen. In hell, they will be weird. There will be no death. In der Hölle wird ihnen aber klar, dass dort kein Tod ist. That they will not see death forever. Und dass der Tod dort nicht mehr sein wird. The Bible says you will call upon mountain to fall on you. It will not. They will. No mountain will come. Die Bibel sagt, dass du wirst dir wünschen, dass Berge auf dich stürzen, aber diese Berge hören dich nicht. No rock will come. Kein Stein will come. You call upon rock, it will not come. Du wirst Steine rufen, aber sie werden dich nicht steinigen. Nothing is going to work because you are a spirit. Nichts mehr wird funktionieren, weil du in der Hölle bist, weil du in der Endstation bist, auf ewig. What a terror. How terrible it is to go to hell. Wie schrecklich es sein muss, dahin zu kommen. Amen. How terrible. Wie schrecklich ist es, da zu sein, to go to hell. In die Hölle zu gehen. We will not even wish it for people that hate us. Wir würden diesen Ort noch nicht mal Leuten wünschen, die uns hassen. Geschweige denn Leute, die wir lieben. Amen. They need your prayer. Sie brauchen eure Gebete. Amen. They need your prayer. Sie brauchen eure Gebete. Sie brauchen eure Gebete. Your message. Sie brauchen eure Botschaft. Amen. Amen. Be there for them. Sei da für sie. The Bible did not say run away. Die Bibel sagt nicht, renn weg von ihnen. But let it be. Aber lass, was es Christus ist. Amen. Amen. Be there for them. Preach Christ to them. Predige Christus zu ihnen. Don't join them. Two wrong can never make it right. Weil Minus und Minus werden nicht Plus ergeben. Amen. Amen. Two wrong can never make it right. You are joining them. You will cry on that day. Wenn du sie befürwortest in ihren falschen Weg, wirst du es bereuen, wenn du sie in der Hölle siehst am Ende. Amen. It might be so hard for them to get it that for you it's all about Jesus. But it's a matter of time, they will know that it is the love you have for them. Ja, es geht ihnen jetzt noch auf die Nerven und es stört sie, dass du immer von Jesus sprichst und dass sie das Gefühl haben, dass du ihnen Jesus aufdrängen willst. Aber am Ende werden sie selber verstehen, dass du nur ihr Bestes wolltest und nicht ihnen irgendwas andrehen wolltest. And that's why he wants us to repent today. Und deswegen will er, dass wir Buße tun. If you are going to hell, you are on your way to hell, you better repent. Wenn wir auf dem Weg in die Hölle sind, dann lasst uns umkehren. Amen. Amen. And if Satan has been fighting you in all your thoughts. Und wenn der Teufel dich bekämpft in deinen Gedanken. Amen. In different ways, you better repent. Dann tu Buße. Yeah. Nothing good comes from Satan. Nichts Gutes kommt vom Satan. He will give you one and take 100 from you. Er wird dir eins schenken und dafür 100 verlangen. He's after his ministry. Er ist hinter seiner Gemeinde. To steal, to kill and to destroy. That's his ministry. Er hat einen Dienst, er hat eine Aufgabe, die Aufgabe der Zerstörung, die Gemeinde der Zerstörung, das ist zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Wenn du auf dem Weg zur Hölle bist, dann werde errettet. Make your future safe. Mach deine Zukunft sicher. Entscheide dich für Christus. Might be painful to you. Ist das schmerzhaft für dich? No correcting. No one want to be corrected. Weil niemand will verbessert werden. No one want to prove wrong. Niemand will zugeben, dass er falsch no lag. One want to, we don't want it, but if Christ is correcting us, aber wenn Christus uns verbessert, sollten wir zuhören. Amen. Amen. He said our earthly father correct us. Er hat gesagt, for their own selfish motive, but he correct us for victory. Unsere irdischen Eltern verbessern uns sogar und versuchen uns einen rechten Weg zu zeigen. Obwohl es ein falsches Motiv ist, weil sie vielleicht besser dastehen wollen. Aber er verbessert uns für seinen Willen, für seinen Zweck. For those of us that are already saved, let us continue to be saved. Und die von uns, die schon errettet sind, lasst uns errettet bleiben. No, Hebrew 3. Quickly go to Hebrew 3. Hebräer 3. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 3. Hebräer 3. So wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear his voice, harden not your heart. Is somebody getting it? Mm-hmm. Don't harden your heart or repent, please. Verhärtet eure Herzen nicht. He loves repentance so much. Amen. Amen. I love to repent. Ich liebe es, Buße zu tun. Love to repent. Liebe Buße zu tun. Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in provocation in the day of temptation in the wilderness. Praise the Lord. Hallelujah. Don't harden your heart. Verhärte dein Herz nicht. Repent, please. Tu Buße. Amen. Amen. Number four, the angels are mighty and powerful. They are mighty and powerful beings. Vierter the Punkt nature of angels. Ist, dass die Engel starke Wesen sind, mächtige Wesen. They are very, very mighty. Sie sind sehr mächtig. Very, very powerful. Sehr kraftvoll. God gave them their power. Gott hat ihnen diese Kraft gegeben. Amen. Amen. He gave angels their power. Er gab Engel ihre Kraft. He gave Lucifer that power. Er gab Lucifer diese Kraft. Amen. Amen. And they are very, very powerful. Und sie sind sehr kraftvoll. And their power is delegated. It means it is given to them. They did not have it without God. Und ihre Kraft ist ihnen zugeschrieben worden. Sie ist nicht ohne Gott ihnen gegeben worden. They don't have it. They don't have power to themselves. Sie haben nicht Kraft in sich selbst. It is given to them by God. Sie wurde ihnen von Gott gegeben. Amen. Amen. And the power is very great. Diese Kraft ist groß. And they are so powerful that they are called the mighty God. The mighty of God. Und sie sind so stark, the mighty of God, the might of God, dass sie die Mächte Gottes genannt werden. The might, angels are called the might of God, the strength of God. Engel heißen die Mächte Gottes. Is somebody getting it? One angel destroyed two cities, Sodom and Gomorrah. Ein Engel hat zwei Städte zerstört. And one killed the firstborn in Egypt. Und einer hat die Erstgeborenen in Ägypten getötet, alle. Thousands of people in Tausende. Egypt. Amen. Das ist Isaiah. Go to Isaiah 37. Isaiah 37. Praise the Lord. Amen. Amen. Isaiah 37. Amina will help us to read verse 36. 36. Und der Engel des Herrn ging aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Then the angel of the Lord went forth and smote in the camp of Assyria 185,000 men. Isaiah 37, verse 36. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. Praise the Lord. Hallelujah. And these are the angels that follow you everywhere. Das sind die Engel, die überall hinfolgen. God sent them to follow you. Gott schickt sie, um sie hinfolgen. You don't call upon them. He sent them to follow you. Aber wir rufen sie nicht, damit sie uns beschützen, sondern der Herr schickt sie. Amen. You don't need to call upon them. Du musst deine Engel nicht rufen. You know, he said, before you ask, you already know. Bevor wir bitten, weiß er schon. They follow you everywhere. Sie folgen uns überall. These are the angels that follow you everywhere. Das sind die Engel, die uns folgen. And you are still afraid. Und dennoch haben wir Angst. Open your eyes to see them. Soll unsere Augen öffnen, um sie zu sehen. Just like Elijah, the servant eyes were open to see them. Genauso wie Elijah wurde die Augen des Knechtes geöffnet, damit er diese Engelsoldaten sieht. Praise the Lord. Halleluja. You are afraid of somebody cursing you. Wir haben Angst davor, verflucht zu werden. You are afraid of somebody, you know, whatever is coming. You are afraid of the past. Angst afraid of the present and afraid of the future. Und der Zukunft. Afraid of people putting spells davor, on you. Dass Leute dich irgendwie verzaubern oder irgendwas dir auflegen, geistig. There should be no fear for God's children. Aber wir sollten keine Angst vor sowas haben als Kinder Gottes. It's not even God that will take care of whatever is fighting you. Es ist nicht mal Gott, der das in die Hand nimmt, sondern es sind Engel, die dich davor beschützen. Those things are too small for him. Weil die Dinge sind zu klein für ihn, damit zu arbeiten. Seine Engel hat er als Boten, die das erledigen. Whoever is fighting you is not the one that is not even God that will take care of them. It's the angels. Es sind die Engel, die das in die Hand nehmen. Amen. And that's why it is forbidden for somebody to be your enemy. Deswegen ist es verboten, dass jemand sich dein Feind nennt. Amen. For somebody to be your enemy. Dass jemand sich dein Feind you nennt. You are able to pray for those people. Deswegen sollen wir auch für unsere Feinde beten. Oh, Daddy. Because if their eyes can be open and see those that follow you. Weil wenn ihre Augen sich öffnen würden und sie sehen würden, wer hinter dir ist, dann würden sie rennen und nicht dahin gehen. Even Satan would go against them and say, did I not want you not to go there? Selbst der Satan wird ihnen sagen, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt euch von diesen Leuten fernhalten. And I said, these people, they are untouchable. Diese Leute sind unantastbar. Don't you see around them? Siehst du nicht um sie herum? What are you doing? What did you go and do there? Was hast du da versucht? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said, the angels, you know, they are signed unto you. He signed the angel unto you. Die Engel werden dir zugeschrieben, also sie werden gesandt, um dich zu schützen. The angels, you see, you have angels assigned unto you. Du hast Engel, die dich schützen sollen. Amen. Amen. Look at Psalm 91. Let's go to Psalm 91. 91. Praise the Lord. Amen. Amen. Psalm 91, verse 10 and 11. 10 and 11. He said, there shall no evil befall thee. Oh, Daddy, thank you. Barbara, can you help us to read that? Are you there? Yeah. 10 and 11. So wird dir kein Unglück widerfahren und keine Plage deinen Zeit nahen. Denn wird seine Engel über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh your dwelling. You know, it's not a man. We just read that he kept to his word. Er hält sein Wort. We just read that he never violated his word. He never says something. Never. He will not write you this and do something else. Er wird dir nicht das schreiben und dir etwas, aber was anderes tun. Amen. The love letter he writes to you. Diesen Liebesbrief, den er geschrieben hat, er hält sein Wort. Once he says something, he do it. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all your ways. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Satan even used this in the time of temptation, tempting Jesus. Selbst als der Teufel Jesus versucht hat, hatte er auch versucht, ihn damit auf die Probe zu stellen, mit seinen Schutzengeln. It means Satan can quote the Bible. Das heißt, der Teufel kann die Bibel zitieren. You know, that people can quote the Bible does not make them God's children. Dass Leute die Bibel zitieren können, heißt nicht, dass sie Kinder Gottes sind. Amen. I don't know anything there, here, in the Bible. He'll ich weiß tell me to die Sachen nicht aus mir selbst heraus. Er offenbart mir das. I'm not the type that read. Ich bin nicht jemand, der liest. Amen. Amen. I said it in Lagos and people said, you don't read it. I said, that is me. Don't see me. Und Leute waren verwundert, dass see ich nicht me. Viel lese darüber. You know, I'm just proud of Jesus. Aber ich I'm bin einfach nur, ich bin stolz auf Jesus und nicht stolz auf meine Fähigkeiten. You know, people like reading. They read books. Leute lieben so. Zu lesen. But for me, it's Christ. Aber you know, mir geht's Christus. You understand me? They love readers. I'm not against them. Aber ich bin nicht gegen diese Menschen. But read Christ. Aber ich sage, lese Christus. Let Christ teach you. Lass zu, dass Christus dich lehrt, dass er dir hilft, seine Stimme zu hören. Amen. Amen. For me to be reading Bible, test Christ. Dass ich die Bibel lese, dafür brauche ich auch Christus. Because anything reading, I don't like it. Weil ich bin ein Mensch, im Fleisch lese ich nicht gerne. I'm sure I'm the only one like that. Und ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. You are like, okay, I wish me some not one. Clap for us. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. But to know we have somebody that is greater than all reading. Und wir haben jemanden, der größer ist als alles Lesen, der in uns lebt. Amen. Amen. He shall give you his angels charge over thee to keep thee in all your ways. Satan used this very place. Go to Luke 4. Lucas 4. And since Satan using quoting this very place. Luke 4. Lucas 4. Verse 11. Lukas 4, Vers 11. And Jesus answered as him. Sorry. Okay. Vers 11. Ten and 11. For it is written, he shall give his angel charge over thee to keep thee. Do you see it? Mm-hmm. The same thing. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. And that you know that something is quoted by Bible to you does not mean it is right. Und nur weil etwas oder jemand, der die Bibel zitiert, heißt nicht, dass es richtig ist, was diese Person sagt. Amen. Amen. Well, that's why we have to be very careful. Deswegen müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollen weise sein wie die Schlange. Satan is so wise. Der Teufel ist weise. He is full of wisdom. Er ist voll von Weisheit. The wisdom God gave him, God did not take those wisdom. Die Weisheit, die Gott ihm gegeben hat, hat Gott ihm nicht weggenommen. Amen. Amen. The rise and fall of Satan. Amen. Of Lucifer. Amen. The wisdom, the knowledge God gave him, he die Weisheit, did not die Gott ihm gegeben hat, hat er von ihm nicht weggenommen. And that is what he's using today. Und das ist das, was er immer noch nutzt, um Leute zu verführen. Come as angels of light. Er kommt als Engel des Lichts und zitiert die Bibel. Praise the Lord. Halleluja. And in their hand, verse 11, they shall bear thee up. Least at any time does your foot against the stone. Praise the Lord. Hallelujah. in verse in Psalm 91, verse 11, there are three things we have to quickly see here. Im Psalm 91, Vers 11, gibt es drei Dinge, die wir beachten müssen. He said he will give or send his angel to keep you. Er wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen. And not you will command the angels to keep you. Und nicht du wirst seine Engel rufen, damit sie dich beschützen. He will do it. He will send them. He's the one to send them. Er ist derjenige, der es tut. Is somebody getting it? Don't call upon angels. Nicht Engel, dass sie dir helfen. They are not your helper. Sie sind nicht deine Helfer. Amen. Amen. It's God that is to send them Gott to schickt you. Sie. He gave us the Holy Ghost as our helper. Er gab uns den Heiligen Geist. We can call at any time. Ihn rufen wir an. And listen to him. Und ihm hören wir zu. Amen. Amen. He did not say you command the angels to protect you and to keep you. He said he will send them. Er gesagt, er schickt sie. Then he said in verse 2, in number 2, of the three things we are to see in this very verse. He said, in all your ways, and not in some of your ways. Auf all deinen Wegen und nicht auf einigen Wegen. Amen. Amen. In all your ways. Amen. Amen. Number 3, he will give the angel charge over thee. He will give the angel charge over you. He meant charge to give charges to be to give them responsible, that they are not it means responsibility for you, they are not responsible for you. Er gibt ihnen diese Verantwortung über dich, dass sie jetzt für dich zuständig sind. Amen. Amen. It means the word charge means responsibility. Das heißt Verantwortung. Amen. They are responsible for you to take care of you. You know, parents are responsible for, naturally. Parents are responsible for taking care of their babies. Amen. Natürlich gesehen sind Eltern verantwortlich für ihre Kinder. Then you have angels that is responsible taking care of you. Aber du hast Engel, die verantwortlich für dich sind. If you can get it, there's no fear at all. Wenn wir das verstehen würden, gibt es keine Angst. Somebody getting it. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You have angels watching over you. Amen. Angels guide the church also. Und Engel beschützen auch die Gemeinde. Amen. Amen. Angels guide the church also. Engel beschützen auch Gemeinden. You know this church. Diese Gemeinde. Angels guide here. Engel beschützen so much. Diese Gemeinde. I know that. Das weiß ich. There was a time some people that were fighting this church. Es gab eine Zeit, wo einige Leute vorhatten, diese Gemeinde zu stürzen. They wanted to destroy this church. Sie wollten diese Gemeinde zerstören. You know, can somebody destroy Jesus Christ? Kann jemand Jesus Christus zerstören? No one. Niemand kann das. If you like it or not. Ob es dir passt oder nicht. Cooperate with him or you go. Entweder kooperierst du mit ihm oder du fliehst. They refused to cooperate with him. Sie wollten nicht mit ihm kooperieren. And they wanted to bring the church down. Und sie wollten die Gemeinde aber vorher noch zerstören, bevor sie gehen. I was here just preaching. I saw it in I don't even know if it's trance or dream or again, but how I saw it. Ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder eine Vision, aber ich habe es gesehen. Amen. Dass ich hier stand und gepredigt habe. Just as I'm preaching to you. Genauso wie ich hier jetzt predige. And as you know, this wall was falling. Und diese Wand. That the wall there, you know, just coming to cover all of you down. Und diese Wand hat sich auf einmal gelöst und wollte uns alle sozusagen hier zerquetschen. And there was somebody like a giant here, standing here, man with big muscles, standing here. Very huge, and here also standing, and as it was falling, he just took one hand like this, raised it back to this man here, they brought the wall back to the position. Und then I woke up. Links und rechts standen halt riesige Männer mit riesigen Muskeln, die dann gesehen haben, wie diese Wand auf einmal auf uns zugekommen ist, und sie haben einfach mit einer Hand diese Wand sozusagen festgehalten, wieder zurück in ihre Position gestellt. Praise the Lord. He sent angels to guide his church. Er schickt Engel um seine Gemeinde. Angels are in charge of his church. Engel beschützen seine Gemeinde. Maybe we go to places to see it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 34, verse 7. Psalm 34, 7. Amen. Amen. We are the church. Wir sind die Gemeinde. God's children are his church. Kinder Gottes sind seine Gemeinde. Amen. It's not just the building. Nicht nur das Gebäude. Psalm 34, 7. Psalm 34, 7. Praise the Lord. Amen. Ich glaube, bei uns ist das Vers 8. Okay. Ach so, ja. The angel of the Lord encamped around about them that feared him and delivered them. Praise the Lord. Amen. Amen. The angel of the Lord encamped round about them that fear him and deliver them. Amen. The angel of the Lord. The angel of the Lord. We go know the rank of angels. We will go, I don't know if we can get there today. Amen. Amen. If not today, on Wednesday. Amen. Amen. One of the angels is called the angel of the Lord. Es gibt einen Engel, der Engel des Herrn genannt wird. Amen. Amen. He said he can't. Now we are going to go into the nature of that angel of the Lord. Wir werden uns die Natur dieses Engels anschauen. And you are going to see that the angel of the Lord is Christ himself. Wir werden erkennen, dass dieser Engel des Herrn Christus selbst ist. Praise the Lord. Hallelujah. We're going to it. Amen. Amen. The angel of the Lord encamp around about them that fear him. Them, those that choose him. Die sich für ihn entscheiden. Those that choose him. Die Amen. Sich für ihn entscheiden. In 2 Peter 2:10. 2. Petrus. 2 Vers 10. Yeah, so it's up so early. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You will understand. You get it as we go deeper. Amen. Amen. 2 Peter 2:10. Praise the Lord. Who will help us to read? Tania, help us to read. 13. Es gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschgewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Then go to Psalm 103. Go to Psalm 103, verse 26, please. Psalm 103. Psalm 103. Ich glaube, 2. Petrus 2 ist Vers 11 und nicht Vers 10 bei uns. Weil bei Vers 11 steht was über Engel. Doch der Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kann lässendes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Ah, okay, dann ist es wahrscheinlich 11. Okay, okay, dann macht es doch mehr Sinn. Praise the Lord. Halleluja. Let me go there. Amen. Amen. 2. Petrus 2, 11. Ja, lies nochmal 11. Wodurch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn fordern. Praise the Lord. Amen. He said, whereas angels, which are greater in power and might, bring not really accusation against them before the Lord. Then go to Psalm 103, please. Psalm 103, verse 26. Oh, sorry. No. We don't have it. Who'd remove it from our Bible? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Angels are specialized in strength. Let me see where I can get it. We have just read the place that said dangers are special, that they wanted us to go to another place. Amen. Vielleicht was 20. Let me see. Of Psalm. Okay. Very good. That is where we are going. 20 and not 26. Thank you, Shant. Bless the Lord. Ye is angels that excel in strength, that do his commandment, hearken unto the voice of his word. Praise the Lord. Angels, they are specialized in strength. Psalm 103 and verse 20 and not verse 26, please. Amen. They are many. Verse number five. They are many, very many. No, Deuteronomy, Daniel 7 talks about the multitude of angels. Daniel 7. In Daniel 7 geht es um die Menge der Engel. There are many. One of the nature of angels, there are very many. Und sie sind auch vielzählig. Amen. Amen. If you go to Daniel 7, verse 10. Daniel 7, Vers 10. Talks about tens of thousands of angels. Daniel Amen. 7, Vers 10. And it can be everywhere. Amen. What we cannot see are more than what we can see. Was Amen. Wir nicht sehen können, ist mehr als was wir sehen können. What we cannot see are more than what we can see. You see that of angel, that of Daniel 7 verse 10. Amen. Because of time, we will not go there. Amen. Daniel 7:10. Yeah, you can go there. Daniel 7 verse 10. Amen. Then Luke 2 verse 13 said, Lukas a multitude 2, of heavenly hosts. Eine Menge von himmlischen Engeln. Luke 2:13. Multitude of heavenly hosts. He could not number them. Man kann sie nicht mehr zählen. There are so many. He could only say multitude. Amen. There also Hebrews 12:22 said, the creator and the master is called the Lord of the Lord. We will go there. Amen. Yeah. Mm-hmm. Hebrews 12. He is the Lord of hosts. Er ist der Herr der Herrscher. He's called the Lord of hosts. Der Herr der Herrscher. Hebrews 12:22. Praise the Lord. Amen. Because of time, we are so a little bit in haste. It's almost time. Amen. Praise the Lord. He is called the Lord of hosts because the word Lord means owner. He owns the host of angels. Er ist der Herr der Herrscharen, weil ihm diese Herrscharen gehören. God, you know, Jesus Christ is called the Lord of hosts. Jesus Christus wird Herr der Herrscharen genannt. Because he owns the all angels belong to him. Weil all diese Engel gehören ihm. They are under his authority. Sie sind unter seiner Autorität. In Psalm 103, 21 steht das auch nochmal, dem dienen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallo bei Hebräer 12, 22. They are the one who carry out his desire, God's desire. Diejenige, die den Willen Gottes tun. They carry out his desire. Sie tragen seinen Willen aus, seine Wünsche aus. Listen to his desire. Sie hören seinen Willen somebody zu. Somebody get in it. You see, not my desire, but God's nicht desire. Den menschlichen Willen, sondern sein Willen. Not what the flesh desire. Nicht was das Fleisch will. But what Christ desire. Was Christus will. They carry it out. Sie tragen es aus. Amen. Amen. If you pray according to his desire for you, wenn du it's already a done day. Nach seinem Willen betest, ist es schon getan. If you remember Daniel's prayer. Wenn wir uns an Daniels Gebet erinnern. Amen. Two prayers. Amen. Zwei Gebete. Amen. It was according to the will of God for Daniel. Dahin ging es nach dem Willen Gottes. A lot of time we pray and now the will it is not based on Christ's will for us. Our prayer. Beten wir aber nicht nach dem Willen Gottes. What we are praying to have, he doesn't want them. Das, wofür manchmal beten, will er gar nicht für uns. Does he want us to have this? Will, dass wir das haben. Is somebody getting it? Praise the Lord. The Lord is responsible for all angels that are, that is before the fall and Lucifer. You know, he is responsible. The Lord is responsible for all the angels. Der Engel, der Herr ist verantwortlich für alle Engel. Before the fall of Lucifer. Vor dem Fall von Amen. He's no longer responsible for the angels of Satan. Er ist nicht mehr verantwortlich für die Engel. Somebody getting it? After Lucifer's fall, God was no longer responsible for Lucifer and his angels. Nach dem Sündenfall war Gott nicht mehr verantwortlich für die Engel des Teufels. Also, all angels are senseless. They are senseless. Ach so. They do not have sex. Ach, okay. Alle Engel haben kein Geschlecht. Amen. Amen. They do not sleep. It's like husband and wife sleeping together or people sleeping together. So. Angels do not sleep together. Engel haben kein Geschlechtsverkehr. They don't have gender. Die haben kein Geschlecht. That is what we said earlier. But now they don't have sex with one another. Die haben auch keinen Geschlechtsverkehr miteinander. Is somebody getting it? They are sleeping with one another because they are not male, they are not female. Weil sie nicht männlich oder weiblich sind. They do not have sex with one another. They do not reproduce. Sie vermehren they do sich auch not nicht. Multiply. Mm-hmm. Amen? Mm-hmm. They do not multiply. Demons don't multiply. Dämonen vermehren sich they nicht. Don't have children. Sie haben keine Kinder. Amen? Mm-hmm. Just like we have children, we multiply. Wir they did not create uns. Angels to aber multiply. Engel vermehren sich nicht. They don't sleep with one another and bear children. Sie gebären mm-hmm. keine Kinder. Is somebody getting it? Amen. Amen. And now we thank God for that. Wir danken Gott dafür. Imagine if demons multiply. Everywhere. Like people are multiplied. You know, God is so wise. He's so clever. You know, imagine if you are giving birth and the demons are multiplying. How will everywhere be today? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, in Matthew 22, verse 30, it said, the angels do not marry or give in marriage. In Matthäus 22 haben wir gelesen, dass die Engel nicht heiraten oder auch nicht, also dass die Engel nicht heiraten. Because they do not reproduce. Weil sie sich nicht vermehren. They don't bear children. Sie gebären keine Kinder. Amen. Amen. Demons cannot have sex with demons. Dämonen können auch nicht Geschlechtsverkehr mit anderen they cannot Dämonen. Reproduce. Sie können sich nicht vermehren. They don't have the ability to do that. Sie haben nicht die Möglichkeit, das zu tun. We have the ability to do that. Aber wir können uns vermehren. Amen. Amen. Again, they are sexless. Sie sind geschlechtslos. Amen. Amen. Number 7, the angels have various rank. Und der siebte Punkt ist, dass die Engel verschiedene Ränge haben. And orders. Amen. In Christ's world, there is order. In Christus, in der Welt von Christus, and that's why in this church there should be order. Deswegen gehört es in dieser Gemeinde auch Ordnung. And it's in Christ, there is always order. In Christus herrscht immer eine Ordnung. Amen. In heaven, there is order. Im Himmel ist auch eine Ordnung. In hell, they are just there. In der Hölle ist das ist ein Loch. Amen. They are not. That where Christ is where there is order. Wo Christus ist, da herrscht Ordnung. Is somebody getting it? Mm. Is order coming from him? His own order. Seine Ordnung kommt von Amen. Ihm. Amen. The angels have various rank and order. They are not all the same level of angels. Nicht alle haben das gleiche Level bei den Engeln. They are classified as according to their rank. Sie sind nach ihrem Rang klassifiziert man sie. And also according to their activity, depending on what they were created to do. Auch nach ihren Fähigkeiten, wozu sie erschaffen worden sind. 1 Peter 3:22 said, all angels are submission to Christ. In 1. Petrus 3:22 lesen wir, dass alle Engel Christus untergeben sind. All the archangels, that's chief angels. All die Erzengel, diese Oberengel. And all other angels are in submission to Christ. Sie sind alle unter der Herrschaft des Herrn. It is important we know the rank of angels. Es ist wichtig, dass wir die Ränge der Engel kennen als Kinder Gottes. Amen. Amen. You know, people don't want to know. I know that there are things God wants us to know. Ich weiß, dass es Sachen gibt, die wir wissen sollen. And there are things he doesn't want us Und es to gibt Sachen, die wir nicht wissen sollen. Amen. And my prayer is that we know what he wants us to know. Mein Gebet ist immer, dass wir das wissen, erkennen, was er will. And what he doesn't want us was to know, nicht we should not sollen, go there. Sollen wir, da sollen wir nicht hingehen. Amen. Amen. Because we should be satisfied with him. Weil wir mit ihm zufrieden sein Amen. Sollen. We should Amen. Believe him. Ihm glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some they don't even want to know Jesus Christ. Leute wollen Jesus nicht kennen. So if people don't want to know about angels, I will not even be surprised. Deswegen wundert es mich nicht, dass ein paar Leute nichts über Engel wissen wollen. Jesus spoke about angels. Aber Jesus hat über Engel gesprochen. Amen. Amen. He said angels are his messengers. Engel sind seine Boten. He sent them to take care of us, and we are to know their job. Er hat sie geschickt, damit sie auf uns aufpassen. Wir sollten ihre Aufgabe kennen. We are to know them. Wir sollten sie kennen. We are to be aware of them. Und ihnen bewusst sein. Amen. Amen. The first angel is the angel of the Lord. Und der erste Engel ist der Engel des Herrn. The first rank of angel. Der erste Rang der Engel. In the Bible is the angel of the Lord. Ist der Engel des Herrn. We are going to go into the angel of the Lord before we go to the archangels, which is number two. Amen. Und wir werden über den Engel des Herrn sprechen, bevor wir uns die Erzengel anschauen. Amen. Amen. I'm sure on Wednesday we'll continue from here. Amen. Wir am Mittwoch. The first rank of angel is the angel of the Lord. Der erste Rang ist der Engel, ist der Engel des Who Herrn. Who is the angel of the Lord? Wer ist der Engel des Herrn? And what is the angel of the Lord? Und was ist der Engel des Herrn? On Wednesday we continue. Am Mittwoch machen wir damit weiter. Who he is? Wer ist? And what he is? Und was er ist?